und der Walzer in Astor Opus 42 von Frédéric Chopin im Kulturradio vom RBB. Von Chopin, dessen Musik wir gerade hörten, gibt es ja noch nicht einmal eine Aufnahme mit einer Wachswalze. Die kam erst Jahrzehnte später nach seinem Tod. Und dann, Sie kennen das ziemlich rasch, die Schellackplatte, dann jene aus Vinyl, dann die CD und schließlich die unstoffliche Musikdatei, die man online bekommen kann, dank der Digitalisierung. Was aber stellt diese rasante Technikentwicklung mit der Musik selbst an, mit den Musikern, mit dem Publikum? Der Kunstphilosoph Harry Lehmann hat in einem Buch einen Blick in die Zukunft der Musik unter dem Einfluss der Digitalisierung gewagt, der Titel »Die digitale Revolution der Musik«. Bestreiten wird die keiner, aber hat sie erst angefangen oder sind wir, wie die Musikindustrie glauben machen will, durch das Gröbste eigentlich schon durch? Ja, die Frage ist natürlich, von welcher Revolution wir hier sprechen. Also es geht natürlich nicht in meinem Buch um die digitale Revolution der Popmusik, sondern es geht eigentlich um die digitale Revolution, die erst langsam jetzt die Kunstmusik, also die neue Musik ergreift, die eigentlich aus der klassischen Musik hervorgegangen ist. Mhm. Also die nach wie vor auf akustischen Instrumenten gespielt wird. Und was interessiert Sie dann nochmal besonders als Philosoph und nicht eben als Musiktheoretiker oder Musikwissenschaftler? Ich glaube, dass eine Musikphilosophie sich sowieso nicht jederzeit schreiben lässt, sondern es kommt eigentlich immer darauf an, ob tatsächlich sich das historische und das soziologische Umfeld verändert, so dass es notwendig wird, dass man auch die Idee und den Begriff von Musik neu bestimmt. Denn das ist eigentlich die Aufgabe von Philosophie, die Grundbegriffe zu klären und auch neue Konzepte zu entwickeln. Aber vielleicht können wir es konkret machen. Wo zum Beispiel sehen Sie eine ganz konkrete Veränderung, die jetzt geschieht durch die Digitalisierung und die Auswirkungen hat auf das Schaffen und Rezipieren von Musik? Meine These ist eben, dass sich tatsächlich ein Paradigmenwechsel abzeichnet und auch die neue Musik hat sich ja im 20. Jahrhundert vor allem als reine Instrumentalmusik entfaltet, also sie ist dem Ideal der absoluten Musik gefolgt, wie auch die klassische Musik und ich glaube, dass durch die digitale Revolution jetzt eine Art Paradigmenwechsel ausgelöst wird, dass eben mehr und mehr auch relationale Musik produziert wird, also das ist der Gegenbegriff zur absoluten Musik und das heißt eben, die Musik geht eine Relation zu Sprache, zu Videos, zu Bildern und zum gesprochenen Wort ein. Das heißt, die Musikinstrumente sind auf dem Rückzug? Sie sind nicht im Rückzug, sondern der Begriff der Kunstmusik oder das Verständnis von dem, was Kunstmusik ist, verändert sich. Das wäre meine zentrale These. Gleichwohl schreiben Sie natürlich auch darüber, dass auch die klassischen Musikinstrumente ja in den Strudel der Überlegungen der Digitalisierung kommen. Sie werden simuliert. Es gibt dort zum Beispiel ein sehr hübsches, nachvollziehbares Beispiel, die von Ihnen im Buch erwähnte Vienna Symphonic Library. Da haben echte Musiker Instrumente in allen möglichen Tönen, Klangfarben eingespielt. Und nun kann jedermann aus diesen Stückchen, die eingespielt wurden, Musik wieder neu zusammensetzen. Ich denke, wir sollten da vielleicht ein kleines Stückchen mal davon hören. Sacre du Printemps von Igor Strawinsky. Gibt's hier, wenn man das jetzt hier hört, gibt's da doch nicht die Versuchung der Komponisten, dass sie doch zunehmend doch alles allein machen können, dass es eigentlich nicht mehr den Künstler braucht, der seine Kreativität hier digital bereitstellt? Das sind mehrere Entwicklungen, die sich parallel vollziehen. Also in der neuen Musik ist es so, dass man natürlich noch nicht ganze Orchesterwerke so wie hier für die klassische Musik einspielen kann. Also dieses Stück ist ja total gesampelt. Es ist nichts, kein Musiker hat das. Da würde mancher drauf reinfallen. Also. Ja, das gibt Blindtests und in diesen Blindtests werden diese virtuellen Orchestereinspielungen als besser bewertet von Spezialisten als die realen Einspielungen. In der neuen Musik ist es eher so, dass man mit diesen Samples natürlich jetzt auch anfängt zu komponieren. Und diese Entwicklung gibt es. Das heißt aber meiner Meinung nach nicht, dass die Musiker oder dass die Konzerte überflüssig wären, sondern es wird sich einfach die Form ändern, mit der und die Funktion ändern, die Musiker in dieser Hochkulturkunst neue Musik spielen. Ja? Das heißt zum Beispiel, dass eben mehr inszenierte Konzerte stattfinden werden oder dass mehr Konzerte stattfinden werden, die kombiniert sind mit Videos oder mit Performances. Mhm. Und das heißt also, dass einfach dieser Kunstanspruch auf eine andere Weise eingelöst wird und eben nicht mehr als reine, absolute Musik, die man nur als Konzert Hörer sich anhört, sondern da passiert einfach noch mehr auf den Bühnen. Es ist ja rührend eigentlich, dass sich auch heute immer noch die Technik bemüht um die Klänge der alten traditionellen Instrumente. Andererseits hat man zum Beispiel hier in Berlin in den 30er Jahren, Anfang der 30er Jahre auch schon geforscht an elektronischer Musik, an elektronischen Klängen. Was könnte sich da eigentlich noch auftun? Wie attraktiv ist das für Komponisten, neue Klänge zu erfinden und zu generieren? Also generell war es ja so, dass im 20. Jahrhundert das Erforschen neuer Klänge und Klangwelten das primäre Ziel war. Das war eigentlich das Ziel. Man hat erweiterte Spieltechniken erfunden, neue Kompositionstechniken. Mhm. Und diese Entwicklung ist immer dem Ideal des Materialfortschritts gefolgt. Und in gewisser Weise ist dieser Materialfortschritt aber zu Ende. Also zumindest mit Helmut Lachenmann, mit seinen erweiterten Spieltechniken, ist seit vielen Jahrzehnten eigentlich klar, dass man da nur noch minimale Fortschritte erreichen kann. Und das wird auch mit den neuen digitalen Techniken ähnlich sein. Also der Raum des Hörbaren ist eigentlich erforscht. Die Frage ist eben, wie stehen Sie jetzt? Stehen Sie optimistisch oder pessimistisch der Zukunft da gegenüber? Eröffnen sich uns neue, wunderbare Möglichkeiten oder sehen Sie auch Gefahren und Risiken für die Musik? Also ich spreche einmal für die Kunstmusik, ja, die ja also auch subventioniert wird. Und dieser Aspekt ist eigentlich besonders wichtig, dass es eben nicht der Fall ist, dass diese neuen Technologien einfach die Musik unmittelbar verändern. Das ist gar nicht so der zentrale Punkt, sondern es ist wichtig, dass eben es zu einer Demokratisierung auch dieser Hochkulturkunst neuer Musik kommt. Es können eben viel mehr Komponisten aufgrund dieser Technologien an diesem Spiel teilnehmen. Sie können ihre Komposition eben auch im Internet verbreiten, also die Distribution und die Produktion von neuer Musik, aber auch die Reflexion in Form von Blogs. Das sind die neuen Möglichkeiten, die tatsächlich dazu führen, dass sich diese ganze Musikszene verändert. Das ist also in erster Linie mal eine soziale Transformation. Und in zweiter Linie ergreift sie dann eben auch die Art und Weise, welche Idee und welchen Begriff man von dieser neuen Musik hat. Andererseits wird es auch immer schwerer, natürlich Aufmerksamkeit zu finden, selbst für etwas sehr Gelungenes. Aber auch das war ja im Prinzip auch im 18. Jahrhundert eigentlich auch so. Wir wissen nur heute gar nicht mehr, welche große Konkurrenz eben auch Komponisten zur Bach- oder Mozartzeit gehabt haben. Aber ist das schon schwierig jetzt auch oder auch eine Aufgabe für Komponisten, eben auch für ihre eigene Aufmerksamkeit zu sorgen? Ja, das ist natürlich der Fall und es ist sehr wichtig, dass die Komponisten ihre eigene Website haben, ihre eigene Musik online stellen und nicht einfach der geregelten Karriere in der Institution der neuen Musik vertrauen, sondern vielmehr selbst für Aufmerksamkeit sorgen. Mhm. Das sind parallele Entwicklungen, wie sie eben sich in der bildenden Kunst schon längst vollzogen haben. Können Computer auch ernsthaft komponieren? Man kann mit Hilfe von Computern komponieren. Das ist richtig. Also wenn man das Komponieren sehr eng fasst, und wenn man eben meint, dass das Komponieren sich eben nur in einer Kombination, in einer neuen, interessanten Kombination von Klängen abspielt, ja, also wenn man dieser Idee der absoluten Musik folgt, dann wird man wahrscheinlich auch Computerkompositionen finden können, generieren können, die ziemlich überzeugend sind. Wenn man den Kunstbegriff aber weiter fasst, wenn man also, so wie ich das tue, davon ausgeht, dass eben auch die neue Musik also konzeptionelle Musik ist, also ein konzeptionelles Element hat, also einer bestimmten Idee und einem Kunstanspruch folgt, der nicht nur reiner Klang ist, dann ist das natürlich ausgeschlossen. Also die Konzeptionalisierung der neuen Musik führt eben auch zu einer Relativierung dieser digitalen Revolution, weil sie eben dem Computer im Nachhinein dann auch wieder diese Macht abspricht, dass man alles mit Hilfe des Computers selbst erledigen könne. Und das macht uns ja wieder optimistisch, dann doch bei alledem. Ja, dass also, wir als Mensch doch unseren Platz an der Spitze haben. Ich will noch eine Bemerkung machen darüber, wie sich vielleicht die Konzerte verändern werden. Es ist eben schon so, ich gehe eigentlich davon aus, dass die Digitalisierung nicht dazu führt, dass etwa weniger Komponisten oder weniger Instrumentalmusik entsteht, sondern ganz im Gegenteil. Es kommt zu einer Demokratisierung. Das heißt, es wird viel mehr Komponisten geben, es wird auch viel mehr kleine Ensemble geben und sie werden natürlich auch alles versuchen, um ihre Aufführungen zu bekommen. Mhm. Und da wird es auch viel mehr Eigeninitiativen geben und wichtig ist aber dabei, dass es wird eben nicht mehr dieses reine Konzerterlebnis geben, wo man eben die Leute in einer im Zuschauerraum sitzen und sich das anhören, sondern es wird eben viel mehr passieren und es wird eigentlich die neue Musik wird gewissermaßen in die Kultur hineinwirken können, wie auch in die bildende Kunst, indem sie also vielfältige Relationen eben auch zu den bildenden Künsten, zur Architektur, zum Tanz oder zur zeitgenössischen Kultur herstellt. Der Philosoph Harry Lehmann im Kulturradio vom RBB. Und wer seine Thesen und Gedanken nachlesen will, der tue dies in dem Buch im Schott Verlag erschienen, Die digitale Revolution der Musik, eine Musikphilosophie.